Ist es wahr? Thank you. wahr oder nur ein Traum? Ist es greifbar oder nur ein leerer Raum? Die Schmerzen, die dich quälen, begleiten dich durch dein ganzes Leben.